lauft, lauft, lauft, lauft, lauft um euer Leben. Die Wahrheit ist ein Korswind. Kein Engel kommt, um euch zu rächen. Diese Tage eure letzten sind. Wie Stäbchen wird es euch zerbrechen. Wie